Wisst ihr, was ich gelernt habe, als ich dieses Duell verlor? Ich lernte, dass ich nie gewinnen würde. Nicht auf diese Weise. Das sind deren Spiele, deren Regeln. Ich werde sie nicht bekämpfen. Ich werde sie ficken. Die Regeln kenne ich. Das Spiel liegt mir. Ihr kamt mal nach Deutschland rein vor Jahrzehnten. Benehmt euch seitdem wie Behinderte. Keiner weiß mehr, wieso, was und weswegen. Nur dass ich die Lage hier seitdem verschlimmerte. Jetzt werdet ihr frech, nachdem ihr jedes Gesetz bracht habt. Hier kassiert habt, aber trotzdem im Benzfahrt. Macht nach Hetzjagd auf wehrlose Typen. Denn ihr wisst, gegen echte Deutsche zieht ihr den Kürzeren. Viele zeigen sich bestürzt über meine Aussagen. Doch ich spreche nur das aus, was ich setze, nicht zu Traumwagen. Verpassen uns auf Lagen vom Gericht. Wir dürfen uns nicht wehren, wenn sie mit den Türken auf uns draufschlagen. Scheiß drauf, ich lass mich nicht abstechen. Packt den Deutschland, glaubt man nicht, ihr seid die Einzigen, die abrechnen. Jeder, der mein Land abzieht, wie ein Parasit. Ist mein Feind Widerstand hart wie Granit. Hart wie der Krieg war. Wir haben schon einmal die halbe Welt um ein Haar besiegt. Und jetzt passt auf, ihr treibt es zu weit. Mit jedem Deutschen, den ihr tötet, wächst die Gewalt, wächst unser Hass. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, antideutscher Hurensohn. Und jeder, der sagt, scheiß Deutscher, ein Hurensohn. Sohn einer Hure, antideutscher Hurensohn. Jeder, der Deutsche hasst, ist ein H-U-R-E-N-S-O-H-N. Es ist wirklich heldenhaft, ein Linker zu sein in diesem Deutschland, ein Land, wie es Linker nicht geht. Ihr seid kleine Mädchen mit tropfenden Fotzen. Schäl wird sich schämen, könnt ihr euch sehen. Ihr seht mit und Benfix aus dem Edeka. Aber prallt später vom Mund rum auf in die Media. Ja, das ist wirklich schlimm. Repressionen, ihr wisst gar nicht, was Repressionen sind. Heut, wenn die wollen euch verprügeln, aber schmeißt ihnen vorher noch raus dicke Steine an die Rüber. Schwanz im Hirn, Rumpf und Seife und Lampenschirm. Und dann schmeißt ihr doch Lüge, bleibt Lüge. Ihr verrückten Kackblagen, ich kann auch unendlich viele entlassen. Ihr sagt aber strafbares Zeug sagen. Erstmal dann, dass ich euch bald mal dicke Bollen schlage. Wie den Punker am Kopf, der mich ständig nach dem Euro fragt. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, antideutscher Hurensohn. Und jeder, der sagt, scheiß Deutscher, ein Hurensohn. Sohn einer Hure, antideutscher Hurensohn. Jeder, der Deutsche hasst, ist ein H-U-R-E-N-S-O-H-N. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den ADHS schlechthin. Mr. Mini-Winnie, aka der kleine Bruder von Frauenforsch Andreas, aka das fünfte Teletubby, aka der Swan ist jetzt gesigned. Ich hielt ja noch nie viel von diesem Fliegenverein. Aber welche Drogen muss der Labelboss gezogen haben, als er den Deal unterschied mit diesem quiekenden Schwein? Derbs guckt in letzter Zeit so auf Bildern, als hätte er derbsten Stress auf den Klo. Erst ich jetzt wart, du kriegst deine Klickzahlen immer sowieso nur wegen fremden Personen. Und was war das für ein Mister Derbs? Ich hab gehört, du machst keinen Scherz über Hitler, Derbs. Denkst, damit machst du nix verkehrt? Ich schick dir ein paar kantige Glatzen, die dich dann schlicht entfernt. Dann ist das Battle vorbei, du pausbackiger Bengel. Denn wenn ich auspack, ist deine Karriere beendet. Wie die von meinem guten Ex-Kumpel Kaya-Jin, von dem ich ganz zufälligerweise auch der Vater bin. Ein Marketing-Gag, Derbs, das solltest du sein. Doch hey, scheiß drauf, dass ich die meisten für gay halte. Denn für mich bist und bleibst du und wirst bis in alle Zeit mein kleines Schweinchen Babe bleiben. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, antideutscher Hurensohn. Und jeder, der sagt, scheiß Deutscher, ein Hurensohn. Sohn einer Hure, antideutscher Hurensohn. Jeder, der Deutsche hasst, ist ein H-U-R-E-N-S-O-H-N. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, antideutscher Hurensohn. Und jeder, der sagt, scheiß Deutscher, ein Hurensohn. Sohn einer Hure, antideutscher Hurensohn. Jeder, der Deutsche hasst, ist ein H-U-R-E-N-S-O-H-N. Ein Mann lebt sein Leben für das Reich. Nicht für den König oder einen Lord. Weder für Gold noch für Ruhm oder die Liebe einer Frau. Sondern für das Reich und alle Menschen darin. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, antideutscher Hurensohn. Und jeder, der sagt, scheiß Deutscher, ein Hurensohn. Sohn einer Hure, antideutscher Hurensohn. Jeder, der Deutsche hasst, ist ein H-U-R-E-N-S-O-H-N. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Jeder, der Deutschland hasst, ist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, antideutscher Hurensohn. Und jeder, der sagt, scheiß Deutscher, ein Hurensohn. Sohn einer Hure, antideutscher Hurensohn. Jeder, der Deutsche hasst, ist ein H-U-R-E-N-S-O-H-N.